Nur zu, erzähl mir all deine kleinen hölzernen Träume. Du bist nicht mehr allein, jetzt nicht mehr. Ich trag ein Messer am Gürtel und bin der letzte des vierten Trupps, die sich im Kämpfen üben und fühle den Schuss, der über mir durch den Balken schlägt, der hat mich knapp verfehlt. Ich warte, sie die feindlichen Krieger durch eine Gasse gehen. Ich werde nach und spiele das Spiel, denn ich hab nichts zu verlieren. Jetzt heißt es sterben oder töten und das Team besiegen. Zielen schießen deiner weniger, ich seh die Blutlache, unsagbare Präzision, plötzlich das Telefon. Ich pack das Handy, Telefon, mach es aus, schlafe schon, finde mich im Wald und bin nur 20 cm groß. Ich kann's nicht glauben, Leben noch war alles in Ordnung und jetzt bin ich auf der Flucht vor einer Katze mit Tollwut. Ich nehm mir einen kleinen Ast, spring damit in einen Bach, hinter mir kommt gleich die Katze, Glück, dass sie nicht weiter mag. Ich lass mich treiben, bis die Strömung zu stark wird, denn mittlerweile höre ich schon gar nicht mehr das eigene Wort im Ohr. Ich bin davon gekommen, hören dann Menschen, will dahin und muss mich durch den Löwenzahn kämpfen. Angekommen seh ich ne Familie mit einem großen Hund, der ohne Grund nach mir schnappt und ich lieg da wie ne Totgeburt. Oh, du zitterst ja, ist dir kalt? Ortswechsel und ich sitz auf einer Bank. Ich hab ein Ticket in der Hand, weil der Wagen in einer Hecke steht. Die nächste Szene nicht zu glauben, Kinder in einem LKW. Lebende Skelette von Kindern, die trinken Sekt und Tee, oh je, mine. Ich hab irgendwo den Verstand verloren. Angenommen, ich find ihn wieder, schweigt dann dieser Mann im Ohr. Ich mach mich los und dreh jeden der kleinen Steine um. Nehme den zweiten Weißen und halte mich von den Schwarzen fern. Ich kann nicht mehr, denn die Schwarzen brennen in den Handflächen. Renne, bis die Beine brechen, rette mich in einen Sessel. Die Beine werden zu großen, hässlichen Flossen. Ich verwandel mich in einen Fisch, den jetzt die Katze ist. Aufgewacht, schweißgebadet, doch einige Wodka zu viel. Versuche einzuatmen, doch es kollabieren die Kiemen. Ich werd nervös, ist nun alles am Arsch am Ende. Ich robbe los und will mich in die Badewanne retten. Ich hab keinen blassen Schimmer, was geht? Ich dachte, ich wär wach. Immer dann, wenn ich Keramik spüre, wird dieser zu Sand. Und ich lieg wieder flach, genau wie meine Atmung. Nun ist er endlich da, der Tod gibt keine Warnung. Und die Moral von diesem Track, Finger weg von kaltem chinesischen Essen, das wird dein Leben lang stressen.